1956. Im Spätherbst 1956 steht die Welt am Rande eines Atomkriegs. Während die Sowjetunion auf Budapest Panzer rollen ließ und die Hilferufe ungarischer Freiheitskämpfer an den Westen ungehört verhallten, betreiben Frankreich und Großbritannien am Suezkanal Kanonenbootpolitik im Stil alter Kolonialmächte. Und die Deutschen? Sie sind von den friedensgefährdenden Konflikten in besonderer Weise betroffen, verläuft doch durch ihr Land die Trennungslinie zwischen den Machtblöcken. Nicht zuletzt deshalb erregt die Aufstellung der Bundeswehr weiterhin die politischen Gemüter. Weitgehende Einigkeit besteht jedoch in der Ablehnung des kommunistischen Gesellschaftssystems. Die weit verbreitete Furcht vor dem Kommunismus führt zum Verbot der von der Ostberliner Führung massiv unterstützten KPD. Doch wie tief berühren diese Konflikte die Westdeutschen tatsächlich? Es lässt sich leben in der Bundesrepublik, immer besser für einen wachsenden Teil der Bevölkerung. Im Zeichen des Wirtschaftswunders florieren Handel und Industrie. Es herrscht Vollbeschäftigung. Die Entbehrungen der Nachkriegszeit gehören endgültig der Vergangenheit an. Steigende Einkommen ermöglichen den Kauf hochwertiger Konsumgüter. Sogar das eigene Auto bleibt für viele kein bloßer Wunschtraum mehr. Wirtschaftsminister Ludwig Erhard, der populärste Politiker neben Konrad Adenauer, drückt die Stimmung in der Bevölkerung treffend aus. Wir sind wieder wer. Viele Jugendliche sind nicht mehr bereit, den Idealen ihrer vor allem nach Wohlstand strebenden Eltern bedingungslos zu folgen. Sie wählen sich Idole, die, wie der im Vorjahr verstorbene Schauspieler James Dean oder der Rocksänger Bill Haley, ein von Trotz und Auflehnung geprägtes Lebensgefühl verkörpern. Insbesondere die Halbstarken lösen durch ihr aggressives Auftreten bei der älteren Generation Reaktionen aus, die von bloßem Unverständnis bis hin zu Rufen nach hartem Durchgreifen der Polizei reichen. Was sonst noch geschieht? Aus der UdSSR treffen die letzten deutschen Kriegsgefangenen ein. Im bundesdeutschen Fernsehen startet die Reihe »Ein Platz für Tiere« von Bernhard Grzimek. Eine andere Institution im Fernsehen ist die Tagesschau. Sie wird ab dem 1. Oktober täglich gesendet. Mehr als eine Randnotiz. Die ersten 50 italienischen Gastarbeiter treffen im niederrheinischen Siersdorf ein. Sie sollen den akuten Arbeitskräftemangel im Revier mildern. Das Special 60 Jahre Bundesrepublik Deutschland finden Sie auch im Internet unter wissen.de/brd.